Beziehungsbild. Du warst mein Polster, ich dein Kissen. Wir wirkten manchmal arg verschlissen, jedoch im Unterschied zu Samt und Seide tat uns auf Liegen nichts zuleide. Es ist der Nichtgebrauch, der strapaziert und das Verhältnis kompliziert. Mein unsicherer Status sowie Eigensinn und Unnachgiebigkeit auf beiden Seiten führten zu zeitweiser Trennung. Aber die hat uns gut getan. Es waren unsere besten Jahre, als jede ihren eigenen Platz hatte, wo wir einander besuchten. Ich konnte meinen über die Jahre hin ausbauen, verfügte über etwas Geld von zu Hause, später ein bisschen AHV und die Pension, die du mir wegen jahrzehntelanger Haus- und Beziehungsarbeit großherzig ausgesetzt hast. Außerdem so manche Geld und andere Geschenke, liebevolle Unterstützung generell. Beschämend. Von Geld spricht man nicht. Jeder denkt sich ihren, seinen Teil. Für gewöhnlich blende ich das komplett aus. Berechnung, Korrumpierbarkeit, das wären die schlimmsten Vorwürfe. Darum darf ich nichts für mich behalten. Ich verdiene das nicht, brauche das nicht. Das, erfahre ich, ist eine der verbreiteten Geschichten von ewig Geldlosen. Geschichten, die ein Leben lang funktionieren. Scham und Zweifel, Kosten des Rückzugs, die prekäre, die bedrohte Idylle. Meine Innerlichkeit, meine Arbeit und mein Nachdenken hier an diesem schönen Ort ist weniger durch Macht, vergleiche Thomas Mann, Idylle als machtgeschützte Innerlichkeit, als durch Zuwendung und Liebe gestützt, geschützt, deswegen nachhaltiger hoffentlich. Macht tendiert immer wieder dazu, informelle, auf Treu und Glauben beruhende Verhältnisse zu erodieren. Insofern verläuft hier auch die Front.